Ich bin ja nur ein Gast auf Erden, bin unterwegs zu jeder Stadt, wo weder Schmerz noch Leid sein werden, wo alle Not ein Ende hat. Ich gehe heim zu meinem Vater, darf bei ihm bleiben alle Zeit. Vergessen sind die schweren Stunden in Gottes großer Herrlichkeit. Wenn dunkle Wolken mich umgeben, mein Weg oft kalt und einsam ist, verzage ich doch nicht am Leben, weil mich mein Jesus nicht vergisst. Bald darf ich seine Augen sehen und mit ihm sprechen alle Zeit. Vergessen sind die schweren Stunden in Gottes großer Herrlichkeit. Mit Jesus will ich weitergehen, auf meinem Weg nicht rückwärts schauen, kann ich auch vieles nicht verstehen, darf ich doch seiner Führung trauen. Mit meinem Lied will ich ihn preisen, in Freude und in Traurigkeit. Vergessen sind die schweren Stunden in Gottes großer Herrlichkeit.